Zweiter Akt, erste Szene. Krankenhauszimmer, ein Bett. Fellner im Pyjama, aber mit Aktenkoffer und der Arzt treten ein. Aha, sehr schön. So ein schönes Nachtkastel. Das ist der Klingelklopf, gell? Mhm, sehr schön. Ich habe gelesen, Sie haben eine große Unfallabteilung, gell? Naja, das Krankenhaus liegt ja auch nicht weit von der Autobahn. Sehr schön. Da gehen die Blutkonserven weg wie nix, gell? Der Arzt reißt stumm ein Krankenblatt ab und geht hinaus. Stille. Fellner schließt die Türe, die der Arzt offen gelassen hat. Dann setzt er sich auf das Bett und zupft am Bettzeug herum. Schließlich klingelt er nach der Schwester und wartet. Niemand kommt. Er klingelt noch ein paar Mal und gibt schließlich auf. Er nimmt seinen Aktenkoffer, das Funktelefon und wählt. Hallo? Hallo? Na fein. Ich wollte eigentlich nur fragen, wer der Mann ist, der da dauernd meinen Anrufbeantworter bespricht. Wie du dir das vorgestellt hast mit der Trennung, jetzt wo wir Eigentumswohnung haben, soll man Mauer aufziehen? kurze Information nur, die Dienstreise ist abgebrochen, ich bin im Krankenhaus. Wo interessiert dich eh nicht und wo sie hab, geht dich auch nichts an. Und du brauchst mich nicht besuchen, nein, du kommst ja vermutlich eh nicht aus dem Bett heraus, du Schlampen. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß beim Herumkugeln mit diesem Schneebrunzer und ich werde dich da verreck im Krankenhaus und mach dir keine Gedanken, gell? Genießen ist das Wichtigste, gell? Und weißt die du... Die Türe öffnet sich leise, Bösel schaut herein. Was ich bei dir verabsäumt habe, ich hätte dich pudern sollen, von schräg, von ganz schräg, am besten auf der Brotschneidemaschine. Und... Servus, Gurtl. 3, 2, 1, Bussi. Hallo, Heinzel. Komm rein. Servus. Erst. Na ja. So gut möchte ich es einmal haben. Nicht? Der liegt auf der Tacken. Nicht? Die haben ja keinen Hackeln. Wahnsinn da, nicht? Na ja. Leiwand. Schönes Nachkastel da. Schön hast du das, ne? Erst, ja, was ist mit den Schwestern? Ha, was? Alles im Griff? Ha? Sind Geistliche. Na ja. Erst, das dauert, bis man die findet. Da kannst du mal einander erinnern. Das ist so abgelenkt da. Keine Patienten, keine Ärzte, nirgends was, nicht? Wie ausgestorben. Ich meine, praktisch leer halt, leer, nicht? Ja, das ist der Altbau vom Krankenhaus. Ich bin der letzte Patient da. Ja. Na ja, wenigstens hast du es ruhig, ne? Ohrenbetäubendes Geräusch eines Drillbohrers. Sie renovieren gerade. Hörst du, schau her, was ich mitgebracht habe da? Er zieht plastikverpackte Erdbeeren hervor. Super, aus dem Garten? Nein, von der Tiefgedruckten, aber es schmeckt wie frisch, wenn du es auftaut hast. Ist kein Unterschied. Ja. Du, wieso bist du nicht in Wien geblieben? Fährst du jetzt allein weiter? Nein, nicht direkt. Schremser fährt jetzt kurz mit mir. Was? Wieso? Bin du morgen schon wieder fit? Nein, nur für ein paar Tage, nicht, dass du ein bisschen ausrasten kannst. Ich soll ausrasten, bitte. Ich bin topfit, ich brauche mich nicht ausrasten. Das Blöde ist nur, der Primar hat die Röntgenbilder in seinen Schreibtisch eingesperrt und dann ist er auf Kurzurlaub geflogen, Florida. Aber sie haben gesagt, wenn er gleich weggeflogen ist, kann es nichts Ernstes sein. Leiwand. Ja, und sag mal, tut es noch immer recht weh? Ein bisschen. Aha. Ist er noch geschwollen? Schon noch, aber mit der Prostata kann es nicht zusammenhängen. Beim Schiffen spüre ich nichts. Na ja. wenn er immer geschwollen ist, ne? Nicht schlecht, nicht so. Als er bereit. Nein, weiter unten. Was? Weiter unten ist geschwollen. Wo? Na, weiter unten halt. Vom Röntgen haben sie mich gefragt, ob ich immer enge Hosen angehabt habe und viel reckturnt habe. Und ich habe immer geglaubt, meine ist zu groß, dabei waren die Hosen zu eng. Und sag mal, was kann das sein? Na, sicher nichts Ernstes. Na, sicher nicht. Ich mein, da brauchst du keine Sorgen machen. Ich mach mir keine Sorgen. Das ist irgendein kleines Virus oder was? Nein, nein, nein. Ich war immer treu. Gut, nein, das meine ich nicht. Irgendein ganz was Kleines. Jetzt ein Plankton. Verstehst du, was ich meine, Alter? Da brauchst du auch wirklich keine Sorgen machen. Ich mach mir keine Sorgen. Die moderne Medizin, das ist ja heutzutage ein Wahnsinn. Die haben, da habe ich unlängst gesehen, in dem Modern Times, da haben sie gesagt, in Amerika gibt es so Hustentropfen, die nimmst du ein, hast nach 3 Minuten überhaupt keinen Husten mehr. Super. Nur ich hab keinen Husten. Ja. Gut, brauchst du was? Kann ich was erledigen für dich? Hörst, willst du mir die Nummer von deiner Frau vielleicht geben, zur Sicherheit irgendwie? Wieso? Willst du eine Strapse kaufen? Nein, du bist ein Trottler. Nein, ich hab mir gedacht, nur falls du was brauchst. Ne? Bitte, was soll ich brauchen? Nein, verstehst du? Ich meine nur, wann, was ist, falls du was brauchst, dass du was hast, dass das. Mach dir keine Sorgen, Herr. Mach mir keine Sorgen. Der Arzt kommt herein und schreibt etwas ins Krankenblatt. Grüß Herr Doktor. Gibt's was Neues wegen der Röntgenbilder? Gibt's irgendwelche News? Fellner ist mein Name. Fellner. Der Arzt reißt ein Blatt ab und geht hinaus. Fellner ruft ihm nach. Herr Doktor, geht's Ihnen eh gut? Naja, die haben auch viel zu tun, ne? Also das mit dem Schremser ist komisch, nein, gell? Nein, Alter, das ist für ein paar Tage. Mach dir keine Sorgen. Ich mach mir keine Sorgen. Ja, hast recht. Mach dir keine Sorgen. In Indien zum Beispiel, wenn dort irgendwen eine Mücke sticht, dann schaut er zu, bis sie wieder wegfliegt. Ne? Weil die Inder sagen, sie gestochen hat schon, ist schon wurscht. Super. Aber das gibt es ja bei uns auch, nicht so das, weiß ich, nicht? Das Christliche. Ach so? Nein, weißt du, was ich meine? Wenn der Mücken sticht, nicht? In die Pappen, dass die andere Wange ja so irgendwie. Der Laozi zum Beispiel sagt, setze dich an den Fluss und warte, bis die Leiche deines Feindes vorüberschwimmt. Weil die Inder hauen die Toten in den Fluss, ne? Stell dir vor, das würden sie bei uns machen, da gab es keinen Fremdenverkehr. Ja. Und du glaubst wirklich, ist es ein harmloses Plankton? Alter, Unkraut verdirbt nicht. Was? Moment, was heißt Unkraut verdirbt nicht? Was meinst du mit verdirbt nicht? Unkraut verdirbt nicht, das ist ein Sprichwort. Du machst immer so blöde Anspielungen, was soll das sein? Gar nichts, ich hab gesagt, Unkraut verdirbt nicht, das sagt man halt so, nicht? Das ist ein Sprichwort. Okay. Ja, sehen wir nicht habt, ich muss leider, der Schremser wart schon. Alles Gute, einen steif halten. Also das mit dem Schremser ist komisch, gell? Alter, komm, schau her. Schau, das wird schon her. Hör auf, ich krieg schon eine Gehirnerschütterung. Alles Gute, keine Sorgen machen, wird schon wieder. 3-4 Tage, was? Und wir sind wieder? On the road. Ah, yeah, yeah, yeah. Yes, ja, wollte ich fragen, brauchst du irgendwas? Ein Fernseher, Radio, irgendwas? Hä? Wie ist denn der Schremser so? Naja, der Schremser, ich mein, das, mit dem kannst du nicht so reden. Das ist so eine primitive Sau mehr, was? Verstehe. Na, servus. Servus. Bösel schließt die Tür hinter sich und öffnet sie gleich wieder. Du, brauchst du sicher nichts. Na, servus. Bösel winkt noch einmal und schließt die Tür. Fellner greift nach dem Funktelefon und wählt. Die Tür öffnet sich wieder. Ah, du, vielleicht Marün? Blackout.